hast du keinen Ausweg mehr, tritt in Gottes Licht. Denn die Hilfe, die er gibt, hält, was sie verspricht. Wenn du nicht mehr lachen kannst, weil die Angst dich quält, komm zu Jesus, der dich liebt und der zu dir hält. Komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen, mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst, er geht mit. Wenn du keinen Stern mehr siehst und dein Fuß sich irrt, wird dir Jesus selbst zum Weg, der nach Hause führt. Er macht Gottes Liebe wahr, wie der Hass auch droht. Wenn du dich nach Frieden sehnst, hör sein Angebot. Komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen, mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst, er geht mit. Komm zu Jesus, wie du bist, er macht alles neu. Wenn du dich ihm anvertraust, macht er dich ganz frei. Er schließt uns die Zukunft auf und erlöst die Welt. Wenn sich jeder, der ihm glaubt, auch zum Dienst ihm stellt. Komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen, mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst,